Hier ist die Motorola Mix Mission mit Boris S. Live in the Mix. Stop and go. Sunshine Live Stauschau. Und eine Meldung auf der A5-Phase Richtung Heidelberg zwischen Ettlingen und dem 3K2. Hier gefahr dich ein defektes Fahrzeug. Der linke Fahrstreifen ist blockiert. Fahrt hier bitte besonders vorsichtig. Gute Fahrt. Motorola Mix Mission. Sunshine Live, Motorola Mix Mission.